Luke hatte ein super Ding bei seinem Vater abgestaubt. Ein Funkgerät, das man sich um den Bauch schnallen konnte. Damit können wir uns noch über einen Kilometer Entfernung verständigen, prahlte Luke ein wenig. Die vier Ventile waren mächtig stolz auf ihre neue Profi-Ausrüstung und probierten diese natürlich sofort aus. Es machte allen einen super Spaß. Nur Luke wurde immer nervöser. Und als Enzo mit dem Funkgerät anfing, die Klospülung ins Wohnzimmer zu übertragen, meinte er etwas ärgerlich, wir sollten jetzt mal unsere Finger davon lassen. Die vier Freunde machten sich auf den Weg, Simon, genannt Sime, zu überführen. Denn er war der gesuchte Fahrraddieb. Und sie wussten, wo sie ihn finden konnten. In dieser spannenden Situation war das Funkgerät natürlich genau richtig. Ich trau meinen Augen nicht. Sag schon, was siehst du? Mach's nicht so spannend. Sime, dieser Spinner, hockt in so einem Kellerloch und bastelt sich ein Fahrrad zusammen. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dem Rad. Wieso? Was ist damit? Sieht total abgefahren aus. Ein blaues Schutzblech, ein rotes Schutzblech, ein Tigerhändenkettenschutz. Und jetzt noch mein Sattel. Toll. Quatsch, keine Opern. Den schnappen wir uns. Sime, du miese Ratte. Erwischt. Oh shit, die vier Ventile. Wie habt ihr mich gefunden? Berufsgeheimnis. Nenn uns mal einen Grund, warum wir dich, Verräter, nicht anzeigen sollen. Es hört sich vielleicht total blöd an, aber ich wollte einfach nur mal ein Fahrrad haben. Quatsch, kein Blech. Wo sind die anderen Räder? Welche anderen Räder? Ich hab nur das eine. Das sollen wir dir glauben? So blöd kann doch keiner sein. Doch, Ehrenwort. Na, auf dein Ehrenwort kann ich verzichten. Bist du irre oder was? Kein Mensch klaut sich ein Fahrrad aus Einzelteilen zusammen. Ich schon. Ich weiß ja, dass es total mies von mir ist. Bloß, was soll ich denn machen? Nein, kaufen zum Beispiel. Knete habt ihr ja genug. Ach, Knete ist echt nicht das Problem. Es ist nur, meine Eltern haben Manschetten, mich mit dem Fahrrad durch den Verkehr zu schicken. Dafür bist du noch zu klein. Das ist viel zu gefährlich. Und nur so Sprüche. Wenn ich 10 bin, kriege ich eins. Immer behandeln sie mich wie ein Kleinkind. Eines Tages habe ich drüben im Gebüsch einen coolen Rahmen mit Hinterrad gefunden. Und da kam mir die Idee. Ein ganzes Fahrrad klauen, das fände ich echt nicht okay. Ach nee. Aber von jedem Fahrrad nur ein Teil wegnehmen, das wäre nicht so schlimm, habe ich mir gedacht. Hast du dir gedacht? Woher kennst du dich eigentlich mit Fahrrädern so gut aus? Hab mir von meinem Taschengeld ein Buch gekauft. Fahrräder selbst reparieren. Da habe ich mir alles selbst beigebracht. Von Sicherheit stand da aber wohl nichts drin. Wieso? Findest du nicht, dass dein Fahrrad irgendwie komisch aussieht? Der Rahmen und das Hinterrad sind von einem 26er Damenrad. Und der Rest stammt von Kinderrädern. Schon mal was davon gehört, dass Fahrräder passen müssen wie Kleider? Großes Rad für große Leute, kleines Rad für kleine Leute. Sieht aber doch cool aus. Wie ein Chopper. Cool schon, aber damit kämst du maximal bis ins nächste Krankenhaus auf einer Trage. Also, sicher ist das Teil nicht. Tja, selbst dem größten Genie unterlaufen mal Fehler. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir haben ja nicht ewig Zeit. Also ich schlage vor, Sime geht mal kurz vor die Türe und wir beraten hier darüber, was wir mit ihm machen.